Erster Korah, der Sohn Jishas aus dem Stamm Levi, sowie Datan und Abiram, die Söhne Eliabs aus dem Stamm Ruben, lehnten sich auf. Zweiter, sie empörten sich zusammen mit 250 Männern aus Israel gegen Mose. Diese Männer waren angesehene Anführer und Ratsherren der Gemeinde. Dritter, sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sagten, es ist genug. Die ganze Gemeinde ist heilig und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Vierter, als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht. Fünfter, dann antwortete er Korah und seiner ganzen Gruppe, morgen wird der Herr zeigen, wer ihm gehört und wer heilig ist. Er wird denjenigen zu sich lassen, den er erwählt hat. Sechster, tut Folgendes, nehmt euch Räucherpfannen, Korah und eure ganze Gruppe. Siebter, legt morgen Feuer und Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Derjenige, den der Herr annimmt, soll heilig sein. Es ist genug, ihr Söhne Levis. Achter, Mose sagte zu Korah, hört doch, ihr Söhne Levis. Neunter, ist es euch nicht genug, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israels ausgewählt hat? Er hat euch zu sich gelassen, damit ihr den Dienst am Zelt des Herrn verrichtet und der Gemeinde dient. Zehnter, er hat dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, zu sich gelassen, und jetzt wollt ihr auch noch Priesterrechte haben? Elfter, ihr und eure ganze Gruppe versammelt euch gegen den Herrn, denn was ist Aaron, dass ihr gegen ihn murrt? Zwölfter, Mose ließ Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen, aber sie antworteten, wir kommen nicht. Dreizehnter, ist es nicht genug, dass du uns aus einem fruchtbaren Land geführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Willst du dich jetzt auch noch zum Herrscher über uns machen? 14. Du hast uns nicht in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt, und uns keine Felder oder Weinberge gegeben. Glaubst du, du kannst die Leute täuschen? Wir kommen nicht. 15. Mose wurde sehr zornig und sagte zum Herrn, nimm ihr Opfer nicht an. Ich habe keinem von ihnen auch nur einen Esel weggenommen und niemandem von ihnen etwas Böses getan. 16. Mose sagte zu Korah, du und deine ganze Gruppe, zusammen mit Aaron, sollt morgen vor dem Herrn erscheinen. 17. Jeder von euch soll seine Räucherpfanne nehmen, Räucherwerk darauf legen und sie vor den Herrn bringen. Es sollen 250 Räucherpfannen sein, und auch du und Aaron sollt jeder eure Räucherpfanne bringen. 18. Jeder nahm seine Räucherpfanne, legte Feuer und Räucherwerk hinein. Dann stellten sie sich vor den Eingang des Zeltes der Begegnung, und Mose und Aaron taten dasselbe. 19. Korah versammelte die ganze Gemeinde gegen sie vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn der ganzen Gemeinde. 20. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, 21. Trennt euch von dieser Gemeinde, damit ich sie sofort vernichten kann. 22. Sie fielen auf ihr Angesicht und sagten, O Gott, du Herr des Lebens in jedem Menschen. Wenn ein Mann sündigt, willst du dann gegen die ganze Gemeinde zornig sein. 23. Der Herr sprach zu Mose, 24. Sprich zur Gemeinde und befiehl ihr, zieht euch von den Wohnungen Korahs, Datans und Abirams zurück. 25. Danach ging Mose zu Datan und Abiram, und die Ältesten Israels folgten ihm. 26. Er sprach zur Gemeinde, zieht euch schnell von den Zelten dieser gottlosen Männer zurück und berührt nichts, was ihnen gehört. Sonst werdet ihr wegen all ihrer Sünden mit ihnen vernichtet. 27. Sie zogen sich von den Wohnungen Korahs, Datans und Abirams zurück. Datan und Abiram waren herausgekommen und standen mit ihren Frauen und Kindern vor dem Eingang ihrer Zelte. 28. Mose sagte, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, um all diese Dinge zu tun, und dass ich sie nicht aus eigenem Antrieb getan habe. 29. Wenn diese Männer sterben, wie alle Menschen sterben, und ihnen nur das geschieht, was allen Menschen widerfährt, dann hat der Herr mich nicht gesandt. 30. Wenn aber der Herr etwas Unerhörtes schafft und die Erde ihren Mund öffnet und sie mit allem, was ihnen gehört, verschlingt, so dass sie lebendig in die Unterwelt hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn beleidigt haben. 31. Als er seine Rede beendet hatte, spaltete sich der Boden unter ihnen. 32. Die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie mit ihren Häusern, allen Leuten, die zu Korah gehörten, und ihrem gesamten Besitz. 33. Sie fuhren lebendig mit allem, was ihnen gehörte, in die Unterwelt hinab. Die Erde schloss sich über ihnen, sodass sie aus der Gemeinde verschwanden. 34. Ganz Israel, das um sie herum war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie dachten, die Erde könnte uns sonst auch verschlingen. 35. Dann kam Feuer vom Herrn und verzehrte die 250 Männer, die das Räucherwerk darbrachten.